Das erste Mal Ecstasy habe ich vor 1,5 Jahren genommen ungefähr. Und es war wirklich, es war fantastisch. Es war das Geilste, was ich je erlebt habe. Ich bin da rumgekrabbelt und habe nur gegrinst die ganze Zeit und rumgelacht und ich war einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Aber es war echt eine tolle Wirkung und es hat mich fasziniert. Ja, ich habe halt wahnsinnige Glücksgefühle gehabt und bin die ganze Zeit in so einer scheiß Diskothek jetzt auf der Box gestanden und bin die ganze Nacht abgegangen wie die Sau. Ecstasy oder MDMA wurde 1912 von der Firma Nike synthetisiert, ursprünglich als Anorektikum eingesetzt, quasi als Standheitspille, was es in der Tat ja auch ist. Liquid Ecstasy, kurz GHB, hat seinen festen Platz in der Partyszene. Ich hab nur gegrinst die ganze Zeit und rumgelacht und ich war einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Aber es war echt eine tolle Wirkung und es hat mich fasziniert. Rauschgift ist in Europa so billig wie noch nie. Und dazu kommt, nicht alle Substanzen sind verboten und schwer zu bekommen. Liquid Ecstasy, kurz GHB, hat seinen festen Platz in der Partyszene. Liquid Ecstasy, kurz GHB, hat seinen festen Platz in der Partyszene. Ecstasy oder MDMA wurde 1912 von der Firma Nike synthetisiert, ursprünglich als Anorektikum eingesetzt, quasi als Schlankheitspille, was es in der Tat ja auch ist. Rauschgift ist in Europa so billig wie noch nie. Und dazu kommt, nicht alle Substanzen sind verboten und schwer.